Du schreibst ja auch Seba, Ja. ne? Wann bist du denn angefangen zu schreiben? Das tatsächlich im Flüchtlingslager habe ich immer Sprüche von anderen Autoren geschrieben, also und wo wir gewohnt haben in unserem Zelt, auf an Wänden waren komplett so Sprüche und Gedichte geschrieben. Die Besucher kamen und wir haben immer so gelesen, wer hat das geschrieben? Ich habe das geschrieben. Also mochte Das ich heißt, du hast gelesen. Gelesen? ja auf Handy. Ich hatte kein Handy. Ich habe manchmal von ihr das genommen und einfach in Seiten auf Sprüche und Gedichte gesucht. Ich hatte keine Bücher und Ein Handy von deinen Geschwistern oder so. genau. Da habe ich dann nach Sprüchen und so Seiten von den Büchern gelesen. Komplette Bücher hatten wir nicht. Internet hatten wir auch natürlich nicht. Und mit Handys kannte ich mich nicht aus. Also ich hatte erst mit 16 als ich hier war und ein Jahr nach Schule gegangen, wollte ich auch nicht haben. Aber meine Mama hat gesagt, ja, du gehst immer alleine zu Fuß in die Schule und nimm lieber ein Handy immer mit und damit wir dann anrufen können. Ansonsten würde ich, glaube ich, kein Handy haben. Mochte ich nicht. Ich habe immer so Sprüche und Gedichte geliebt und mein Vater tatsächlich auch. Der redet immer so wie ein Dichter. Der versucht immer so schöne Sätze rauszufinden. Und als ich hier war, nach einem Jahr, nachdem ich so ein bisschen so angekommen bin mit der Sprache auch, habe ich dann angefangen zu schreiben. Tatsächlich am Anfang an habe ich versucht, auf Deutsch zu schreiben, weil ich gesagt habe, ich bin in Deutschland, ich muss die deutsche Gesellschaft davon informieren. Okay. Genau. Und dein Vater spricht dann natürlich Kurmandschi. Kurmandschi. Wenn du sagst, er spricht so schön, dann Ja, spricht er in ja. Kurmandschi. Genau, es gibt einfach diese Leute, die so schön erzählen, wenn die was erlebt haben. Und mein Vater ist so einer, dein Opa, ne? Der ist einfach so, wenn er was erlebt, als ob er auf einer Bühne ist. Der redet nicht so einfach und sitzt. Manchmal steht er auch sogar. Und manchmal schreit, wenn in der Situation jemand geschrien hat, dann schreit er mit, ne? Als ob man so einen Film guckt, wenn er was erzählt. So ist er einer, ne? Manchmal steht er auf einmal und hat gesagt, ja, da hat mich ja so gemacht, dann hab ich so gemacht. Ich so, ja, okay, als ob man dabei ist. So erzählt er immer. Und das mag ich auch sehr. Okay, das ist ja faszinierend. Genau. Also, ich weiß ja sehr wenig über das Jesidentum, aber eine Sache, die ich gelesen habe, dass es eben eine mündlich überlieferte Kultur und Religion ist. Genau. Korrekt? Ja, ist korrekt. Also wir hatten sozusagen ein Buch, das schwarze Buch und ein anderes auf jeden Fall auch, Jaula heißt es oder hieß es. Und wir haben einfach so mitbekommen, auch im Religionsunterricht, dass das verbrannt wurde in einem sozusagen Ferman. Ferman heißt auf Türkisch Befehl. Und es ist sozusagen bei uns so bekannt, dass die Jesiden 74 Ferman erlebt haben. Sozusagen, wenn die Mächtigen oder die Leute, die an der Macht waren, jemanden Befehl geben oder appellieren, jemanden zu vernichten. Und wir haben 72 Vernichtungsversuche erlebt. Und in so einem Versuch wurden die beide Bücher mitgenommen und keiner war, meistens sagen die, dass sie verbrannt wurden, aber bis jetzt ist es unsicher, was mit diesen beiden Büchern passiert ist. Ach so, das bedeutet, es gibt sie überhaupt nicht mehr, diese Bücher. Also Okay. seit hunderten Jahren ist es keine Spur von diesen Büchern. Okay, die sind in der ersten Vernichtungswelle sind die vielleicht Bestimmt. verbrannt worden Bestimmt, oder so. bestimmt. Und seitdem wird alle unsere Gebete und alles Traditionen und alles mündlich überliefert. Ach so, dann vielleicht eben aus der Erfahrung heraus, dass ihr also Jesiden diesen Vernichtungswellen ausgesetzt Ja, seid kann und höchstwahrscheinlich deswegen, sein. dass es besser ist, sich daran zu gewöhnen, alle Kulturgüter mündlich zu überliefern. Es gibt also es gibt bei uns bestimmte Leute, die sich dafür gewidmet haben, alles auswendig zu lernen und zu überliefern. Okay. Damit hängt dann vielleicht auch dieses schöne Erzählen und so zusammen, oder? Ist das denn in der, also im Gebet oder innerhalb der Religion auch so, dass das sehr dramatisch dann Es ist erzählt auf wird? dramatisch nicht, aber es ist so schön formuliert. Unsere ganze Gebete und Texte reimen sich. Also bis jetzt bestimmt habe ich so tausende Gebete und Texte gehört, die reimen sich alle. Die sind Ja. richtig schön geschrieben. Das ist ja dann auch gut für das Gedächtnis, ne? Das ist ja gerade diese Hilfe. Ja, ist faszinierend, weil zum Beispiel kenne ich einen älteren Herr, einen Opa, der ist so ungefähr 90 Jahre alt und der hat bestimmt so ungefähr so hunderte oder tausende Gebete und Texte auswendig. Ja, ich meine, dramatisch bedeutet ja auch nur, dass es so gespielt ist, ne? Jetzt nicht dramatisch in einem schlicht, das ist aber dramatisch, Sinne, sondern gespielt, eben theatralisch, wie im Theater. Ja, manche schon. Also nicht alle, aber manche schon, weil es werden auch Geschichten erzählt, die sich reimen. Und deswegen, wenn so ein bisschen eine so dramatische Szene kommt, dass der Erzähler natürlich auch so ein bisschen die Stimme hört und dann so aggressiver redet. Und ja, das gibt es auch, ja. Okay, und würdest du dich selbst als religiös bezeichnen innerhalb des Jesidentums? Ich habe einmal mich als moderne religiöse Frau bezeichnet und die haben alle gelacht. Aber es ist irgendwie auch so, weil in meiner Familie, wir haben etwas in der Gesellschaft verändert. Und deswegen, ich sowohl so offen, aber modern, aber auch als religiös. Also ich liebe meine Religion. Ich versuche immer über meine Religion die Leute aufmerksam zu machen und auch, was ich und alle Jesiden unter dem Namen Jesidentum erleben müssten, was wir so aushalten müssten, weil nur wir Jesiden sind. Und deswegen finde ich, ist es einfach toll, eine Jeside zu sein. Ich bin als Frau sehr stolz drauf, diese Glaube zu haben. Aber ich versuche auch manchmal Dinge zu ändern, die einfach so, die ich nicht dafür bin in der Religion, auch wenn die manche so religiöse und traditionell finden. Kultur ist ja wichtig, dass man eine Besonderheit hat und Traditionen gehören auch zu Kultur, aber manche Traditionen bin ich auch nicht dafür, auch wenn die Religion zu der Religion gehören, aber ja, moderne, religiöse. Ja, ich meine, auf dem Dorf, als ihr noch in eurem Dorf gewohnt habt, als du 13 warst oder so, was für Formen der religiösen Praxis oder so hast du denn erlebt oder mitgemacht? Rituale, Gebete oder? Also von da bis jetzt bete ich immer abends, bevor ich schlafe. Es gibt noch extra ein Gebet, dass man sich vor dem Schlafen als Jeside bezeichnet. Ich bin ein Jeside und bin stolz drauf. Es gibt dafür ein spezielles Gebet, das seit ich ungefähr so 11 bin, mache ich das. Das Schöne in unserer Religion ist, man ist nicht dazu verpflichtet, jeden Gebet zu kennen oder jeden morgens Gebet zu sagen. Das ist nicht verpflichtet, nur wer möchte. Wie hast du das gelernt, das Gebet? Von deinem Vater oder deiner Mutter? Von der Schule, Okay. tatsächlich. Ja, von der Schule. Wir haben, glaube ich, war in der 3. Klasse, haben wir Religionunterricht bekommen und ab da haben wir dann die Gebete und heißen Kauls. Kauls sind ja einfach so wie so wie das Raten, wenn jemand so von einem Heiligen oder von heiligen Personen oder wichtigen Personen, religiösen Personen, was beraten wurde, dass man so alles so als Text gereimt dann für uns erzählt wurde und geschrieben. Das habe ich auch viel mitbekommen im Unterricht. Aber in unserer Familie die sind wie ich, die mögen die Religion und die leben auch als Jeside. Unsere Feste, die feiern wir sehr, sehr herzlich und es wird viel gemacht. Also als Familie sind wir, finde ich schon, dass wir da viele Traditionen mitmachen und auch dafür stehen, dass manche Traditionen unbedingt bleiben. Also als Familie sind wir dann alle dafür. Und haben wir auch in Shingal so erlebt. Erzähl mal, was dir besonders wichtig ist. In der Religion. Dir auch vielleicht als Frau. Gibt es da etwas, was dir besonders wichtig ist? Was gemacht werden muss noch oder was schon gibt in der Religion? Nee, was praktiziert wird, was es gibt und was du auch machst, weil du es für gut hältst, vielleicht. Also was ich wahrnehme in unserer Religion, dass sie eine Rolle hat als Frau, die akzeptiert wird. Und das liebe ich. Und finde ich auch sehr wichtig. Zum Beispiel, wir haben eine Tradition in unserem Tempel, wo Musik gemacht wird und viele, viele Männer laufen durch den Hof vom Tempel und da vorne muss eine Frau mit einer Kerze laufen. Und das finde ich einfach so Okay, die bewegend. läuft vor den Männern Genau, her. genau. Und Okay. weil im Irak ist nicht so und in anderen, sage ich mal, in anderen Gesellschaften im Irak, in unseren Kulturen, weil die Mehrheit die Muslime sind und wir lebten in einem muslimischen Land. Aber was ich so fand, was ich bei uns besonders fand, dass die Frauen immer ihre Rolle und ihren Platz in der Gesellschaft hatten. Und wie diese Frau, die von hunderten Männern läuft und eine Kerze in der Hand hat, das ist mir wichtig, dass die Frau nicht vergessen wird. Okay. Wie heißt denn das Fest oder das Ritual? Jemai heißt es einfach zusammenkommen. Jedes Jahr im Oktober wird 7 Tage da im Tempel gefeiert. Okay, Ja. im Oktober. Wir sind ja jetzt im Ja, Oktober. vor 2 Tagen war der, gestern oder vorgestern war der von Jemai, der letzte Tag. Genau, und da haben wir auch natürlich gesehen, du kennst ja diese Frau mit weißen Kleidern, die vorläuft. Okay. Und ihr habt hier in Hamm auch einen Tempel? Nein, haben wir nicht. In Armenien gibt es einen Tempel, aber hier in Deutschland, ich glaube, nicht. Wo Friedhöfe geben, ich glaube, 2 gibt es hier in Deutschland, ich weiß nicht genau wo, aber die haben auch so wie bei uns heißen Krupp, so wie so kleine Pyramide und so, weiß ich nicht, die sind wie von oben geguckt, wie eine Sonne dann aufgebaut. Unser Symbol ist ja Sonne. Aber ein Tempel so, dass man dahin geht und die Feste feiert, haben wir hier in Deutschland nicht, nein. Das heißt, ihr feiert das in irgendeinem größeren Saal. Genau, so ist das bei uns. Ja, zum Beispiel von Jemaah, was ich gerade erzählt habe. Gestern haben wir ein Video gesehen, wo tausende Jesiden oder hunderte Jesiden sich gesammelt haben in einem Saal. Und da kommen die Sänger, die traditionell singen und dann haben sie zusammen gegessen und getanzt. Okay. Und ich wollte gern noch fragen, von deiner Großmutter, hast du da irgendwie was gelernt? Welche Erinnerungen verbindest du mit ihr vielleicht? Also was ich liebte immer, dass sie mochte so weich essen, weiß man, die Zähne hatte sie nicht und sie wollte immer auch Gurken und so geschält haben. Und jedes Mal, wenn ich bei ihr, ich war jeden Tag bei ihr nach der Schule und sie wollte immer von mir eine geschälte Gurke haben. Und jedes Mal, wenn meine Mama was gekocht hatte, was sie mochten, lieben konnte, habe ich für sie auch geholt. Und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das werde ich nie mehr vergessen. Das war einfach so angenehm, einfach mich daran zu erinnern, wie ich mit 8 Jahren so klein, dass ich da zu Fuß zu ihr gegangen bin und einfach so einen kleinen Topf in der Hand und dass ich ihr das Essen gebracht habe. Meine Oma war so, dass irgendwie habe ich von ihr, also ich weiß nicht, ob das negativ, aber ich hab so niemals böse genommen irgendwie auch, aber weil sie bei meinem Onkel war, die war einfach so mehr zu meinen Cousinen und so tendiert, also die hat sich mit denen mehr beschäftigt als wir, weil wir nicht zusammen gelebt haben. Es ist einfach auch ein bisschen so, dass wenn die Töchter und so ein bisschen weit nicht bei denen wohnen oder verheiratet sind, dass die sagen, ja, du musst jetzt auf dich aufpassen und du hast deine Familie und du hast deine Verantwortung und ich bin bei deinem Bruder, deswegen bin ich auch hier und muss mal so ein bisschen, ne, Abstand halten. Ach Und so, okay. genau. Und sie war auch so eine. Und sie war auf jeden Fall zu meinen Cousinen mehr tendiert, aber ich liebte sie auch. Ja. Okay. Und konntest du sehen zwischen irgendeinen Unterschied zwischen der Großmutter und deiner Mutter und dir, waren da, konntest du so sehen, wo etwas, früher war das so und dann wurde es so und dann ist es jetzt was anderes. Könntest du, an was erinnerst du dich da noch? Vor allen Dingen, was so das Leben der Frauen angeht, ne? Darauf will ich Also hinaus. von Frauen, dass die sehr geduldig waren, meine Mama auch. Und ich sag auch immer zu ihr, ich will nicht wie du geduldig sein und so viel aushalten und ertragen möchte ich einfach, weil sie unfassbar unschöne Sachen erlebt hat und sie hat einfach weitergemacht und ohne zu reden irgendwie und sich zu beschweren. Und ich habe auch zu ihr gesagt, ich will an diesem Punkt nicht wie du sein und ich will reden, wenn was mit mir passiert wird. Und so war auch meine Mama, meine Oma auch. Natürlich, die hat mit jungem Alter ihren Mann verloren. Und sie war sowohl als ein Vater und als Mutter für die Kinder da. Sie ist nicht verheiratet danach, nach ihrem Tod, also nachdem ihr Mann tot war, also mein Opa. Die hatte dann 4 Kinder, die hat sie großgezogen, viel gearbeitet. Sie war von der Arbeit sogar krumm geworden, weil sie so schwere Last getragen hatte. Hat sie so in Feld und Garten gearbeitet als Genau, Selbstversorgerin? genau, genau. Bis die Kinder dann groß wurden und verheiratet waren und dann sie nicht mehr arbeiten sollte. Und so war auch tatsächlich bei meiner Mutter auch. Also sie ist mit meinem Vater dagegen geflüchtet. Sie hat kleine Kinder bekommen. Sie hat auf Straßen gewohnt. Sie hat nach Essen gebeten, nach alles Mögliche, damit sie für uns alles verfügbar macht und Ach so, deine jüngeren Geschwister, die hatten schon eine Flucht erlebt mit deinen Eltern nach ja, Syrien. manche sind auch da geboren, ja. Und meine Oma und meine Mama waren ziemlich gleich, also vom Verhalten her, auch von der Persönlichkeit her, dass sie stark waren, aber einfach zu viel einfach auf den Rücken hatten und nichts gesagt haben. Und möchte ich aber nicht. Also ich habe auch zu meiner Mama gesagt, ich will nicht so viel ertragen. Das Und hast du ihr schon in genau. eurem Dorf gesagt. Ja. Auch jetzt sage ich immer zu ihr, du bist einfach zu gut. Ja, ich weiß, egal was mit ihr passiert, oder egal auch, weil man so unrecht zu ihr ist, die findet immer was Positives dahinter und dann sagt, ja, das meint er ihr nicht. Ich so, du und dein gutes Herz, das möchte ich aber nicht. Also, aber der meinte was Böses zu dir. Ich mag das überhaupt nicht, aber die ist einfach so. Okay, Ja. okay. Aber ich meine, das ist ja, glaube ich, auch ein Charakteristikum, an dem die Jesiden festhalten, ne? Ja, dass die Kein Frauen Dualismus, oder? Kein Dualismus zwischen Böse und Gut, oder? ja, Habe ich recht? ja, das ist eigentlich allgemein und das Problem der Jesiden, dass die immer was nur das Gute sehen, egal was die Menschen mit denen machen, die meinen, ach, das meinen die doch nicht. Das meinen die doch nicht. Aber die sind, weißt du, sind zu gutherzig einfach. So würdest du das sehen. Ich Zu glaube gut. auch, muss man auch manchmal sich, ja. Okay, vielleicht müssen wir dann mal wieder zurückspulen, wie du hier angekommen bist, schließlich und endlich.